Komm, komm, komm! Die sind hinten drin. Es ist Herr Kuchen, der Erbe von Gondor. Mit Voodoo-Tricks schubst dich dich keck von deinem Longboard. Und deine Rippen, sie zerknacken bei einem Tritt, wenn du mir nicht verrätst, wo meine scheiß Adidas-Tasche ist. Ey, yo, kennst du an der Stirn durch die Ader die Zornesröte? Frag nicht nach Mehl, Dicker, frag mich nach Roggenbrötchen. Ich ächze den scheiß Jagdfürst, der soll mich töten. Ich häng nur mit Alkis wie Carolin von der Grö. Brrr, du siehst uns mit der Uzi aus dem Maybach-Spray. Kuchen, was für Frühstück, anstatt Müsli gibt es Shiny Flakes. Quietschende Reifenspuren, die Diamonds gehen an mich. Die Koordinaten für die Tasche in den Eiffelturm geritzt. Eure Marketing-Tricks, Hauptsache edgy. Und ich deal mit Caruso an der Hauptwache Tech-Team. Ich hab 30 Messer, deine Kumpels kennen mich, aber kein Problem. Ich hab alle beruhigt auf Englisch. Ey, du Opfer, ich schmier dir dein Croissant aufs Brot. Toulouse-Bombendrohung, ich box dein Kopf Bordeaux. Ja, deine Frau gibt nie noch, einfach hoffnungslos. Jetzt kümmere ich mich um die Kleine, so wie Jean Renault. Wir nehmen uns das Geld von deinem Dealer. Der Sprinter voll gefälschter Mona Lisas. Die eine Geisel heult nach Asthma-Spray, denn sie liegt auf der Ladefläche eingerollt in Gaffer-Tape. Auf der Rückbank zwei Schlappen aus Shanghai, der Gran Torino glänzt, nein, wir haben keinen Fahrschein. Übergabe Marseille, wir machen das fast klein. Knallrote Augen an der Tanke in Frankreich. Kodak monochrom, seh alles nur schwarz-weiß. Steck hier meinen Schwanz bis zum Anschlag in Arsch rein. Verhandel den Grammpreis, stopf alles in Bar. In die Adidas-Tasche an der Tanke in Frankreich. So. Ey, Bruder. Was denn? Du musst anhalten an der nächsten Tanke. Ey, auf gar keinen Fall. Ja doch, Bruder, ich weiß, scheiße, aber ich muss pissen, was soll ich machen? Oh, nee. Yeah. Dann mach halt. Voulez-vous coucher avec moi? Du hast heute Nacht ein Rendezvous mit meiner Gang. Unten im Tank eingepackt, schwimmen 5 Jahre Knast, aber rollt stilvoll, denn ich hör dabei saß. Lichtblau, pulverweiß, Augen rot wie der Stadt Olafit. Wesh, Kief, Babe, süß, moi la beat, Grand Cru, Großkü, et la chat magnifique. C'est l'amour toujours, ouais, ta race, je la nie. Komm mit Glock 17, heißt ich komm mit 17 Glocks. Das sind 289 Schuss auf Kopf, rechte Kopf wie ein Mathe-Genie. Plus Caruso minus Geld gleich kriminelle Energie. Das wird Tinnitus nur piepen im Schädel. Halt die Knarre schief auf dem Schiebedach, schießt bis Magazin leer ist. Kraft mich am Kopf mit der Knarre. Ich weiß selbst nicht, warum ich sowas mache, aber fuck it. Ey. Was denn? Ey, wie lange sind wir jetzt unterwegs? Keine Ahnung, 3 Tage safe. 3 Tage? Ja, aber alles gut, wir haben ja die Gemälde und den Geiseln geht's auch gut. Hast du dir mal was zu trinken gegeben, Alter? Fuck. Auf der Rückbank zwei Schlappen aus Shanghai, der Gran Torino glänzt, nein, wir haben keinen Fahrschein. Übergabe Marseille, wir machen das fast klein. Knallrote Augen an der Tanke in Frankreich. Kodak monochrom, seh alles nur schwarz-weiß. Steck hier meinen Schwanz bis zum Anschlag in Arsch rein. Verhandel den Grammpreis, stopf alles in Bar. In die Adidas-Tasche an der Tanke in Frankreich.